Es war fast Mitternacht, als Johnny mit dem Wagen in ihre Einfahrt bog. Sarah war eingenickt. »Hey«, sagte er, stellte den Motor ab und rüttelte sie sanft. »Wir sind da.« »Oh, okay.« Sie setzte sich auf und zog den Mantel fester um sich. »Wie fühlst du dich?« »Besser. Mein Magen ist wund und mein Rücken tut weh, aber es ist besser. Nimm du den Wagen mit nach Cleves, Johnny.« »Nein, lieber nicht«, sagte er. »Jemand würde ihn die ganze Nacht vor dem Apartmenthaus geparkt sehen und die Art von Klatsch wollen wir vermeiden.« »Aber ich wollte doch mit zu dir kommen.« Johnny lächelte. Na, da hätte sich das Risiko schon eher gelohnt, selbst wenn wir 3 Häuserblocks hätten zu Fuß gehen müssen. Außerdem möchte ich, dass du deinen Wagen zur Verfügung hast, falls du es dir doch noch anders überlegst und die Unfallaufnahme aufsuchen willst. Das werde ich nicht. Könnte aber sein. Darf ich reinkommen und ein Taxi rufen? Klar. Sie gingen hinein und Sarah schaltete das Licht ein, bevor sie von einem erneuten Schüttelfrost überfallen wurde. »Das Telefon ist im Wohnzimmer. Ich werde mich hinlegen und mit einer Steppdecke zudecken.« Das Wohnzimmer war klein und nüchtern, nur die bunten Vorhänge, Blumen in einem psychedelischen Farbenmuster, verhinderten, dass es wie eine Baracke aussah. Und ein paar Poster an den Wänden. Dylan in Forest Hills, Bias in der Carnegie Hall, Jefferson Airplane in Berkeley, die Birds in Cleveland. Sarah legte sich auf das Sofa und zog die Steppdecke bis zum Kinn hoch. Johnny blickte mit aufrichtiger Sorge auf sie hinab. Bis auf die dunklen Ringe unter den Augen war ihr Gesicht kalkweiß. Sie sah so krank aus, wie man nur sein konnte. »Vielleicht sollte ich über Nacht hierbleiben«, sagte er, »falls etwas passiert.« »Zum Beispiel eine Haarfraktur meiner Wirbelsäule?« Sie sah ihn voller spöttischem Humor an. »Du weißt schon, irgendetwas.« Das ominöse Grollen in ihrem Unterleib beeinflusste ihre Entscheidung. Sie hatte die feste Absicht gehabt, die heutige Nacht damit zu beenden, mit John Smith zu schlafen. Daraus würde nun nichts werden. Aber sie wollte sie auch nicht damit beenden, dass er auf sie aufpasste, während sie sich übergab, ständig zum WC rannte und das meiste vom Inhalt einer Flasche Pepto-Bismol schluckte. »Wird schon wieder«, sagte sie. »Nur ein verdorbener Hotdog, Johnny. Hätte dir auch leicht passieren können. Ruf mich doch morgen während einer Pause mal an.« »Bist du ganz sicher?« »Bin ich.« »Absolut, Kleines.« Ohne weitere Widerworte griff er nach dem Telefonhörer und rief ein Taxi an. Sie machte die Augen zu, der Klang seiner Stimme lullte sie ein und tröstete sie. Was ihr am meisten an ihm gefiel, war die Tatsache, dass er stets wirklich von ganzem Herzen versuchte, das Richtige, das Beste zu tun, ohne egoistische Scheiße. Das war gut. Sie war zu müde und fühlte sich zu elend, um kleine Gesellschaftsspiele zu spielen. »So, das wäre erledigt«, sagte er und legte auf. »In 5 Minuten wird jemand vorbeikommen.« »Geld für das Taxi hast du ja wenigstens«, sagte sie lächelnd. »Und ich gedenke, ein exorbitantes Trinkgeld zu geben«, sagte er in einer passablen W.C. Fields-Nachahmung. Er kam zum Sofa herüber, setzte sich neben sie, hielt ihre Hand. »Wie hast du das gemacht, Johnny?« »Hm?« »Das Glücksrad. Wie hast du das fertiggebracht?« »Eine Glückssträhne. Weiter nichts«, sagte er und schaute ein bisschen unbehaglich drein. »Jeder hat ab und zu eine Glückssträhne, ob auf dem Rennplatz, beim Kartenspiel oder beim Würfeln.« »Nein«, sagte sie, »ich glaube nicht, dass jeder ab und zu eine Glückssträhne hat. Es war richtig unheimlich, es hat mir ein bisschen Angst gemacht.« »Wirklich?« »Ja.« Johnny seufzte. »Ja, ab und zu hab ich Ahnungen, das ist alles. Solange ich mich erinnern kann, schon seit meiner Kindheit. Und ich konnte oft Dinge wiederfinden, die andere Leute verloren hatten. Wie bei dieser kleinen Lisa Schumann in der Schule. Du kennst das Mädchen? Die kleine, traurige, unscheinbare Lisa? Sie lächelte. Ja, ich kenne sie. Sie schwebt ständig in Wolken des Unverständnisses durch meinen Grammatikgrundkurs. Sie hatte mal ihren Klassenring verloren, sagte Johnny, und hat mir unter Tränen davon berichtet. Ich fragte sie, ob sie schon mal in den hinteren Ecken des obersten Fachs in ihrem Spind nachgesehen hatte. War nur eine Ahnung, aber er war dort. Und sowas hast du schon immer tun können? Er lachte und schüttelte den Kopf. Kaum. Sein Lächeln verrutschte etwas. Aber heute Nacht war es stark, Sarah. Ich hatte dieses Glücksrad. Er ballte die Fäuste sanft und blickte stirnrunzelnd auf sie hinab. Ich hatte es hier drin. Und es hatte für mich merkwürdige Assoziationen. Zum Beispiel? Gummi, sagte er langsam. Brennender Gummi. Und Kälte. Und Eis. Schwarzes Eis. Diese Dinge waren in meinem Unterbewusstsein, Gott weiß warum. Und ein schlechtes Gefühl, mich vorzusehen. Sarah blickte ihn eingehend an, sagte aber nichts und allmählich klärte sich sein Gesicht. Aber was auch immer es war, jetzt ist es wieder weg. Wahrscheinlich gar nichts. Oh, deine Glückssträhne hat dir immerhin $540 eingebracht, sagte sie. Johnny nickte und lachte. Er sagte nichts mehr, und sie nickte ein und war froh, ihn hier zu haben. Sie wurde erst wieder wach, als das Licht von Autoscheinwerfern auf die Wand fiel, das Taxi. »Ich werde anrufen«, sagte er und küsste sie sanft aufs Gesicht. »Bist du sicher, dass ich nicht hierbleiben soll?« Plötzlich wollte sie es, aber sie schüttelte den Kopf. »Ruf mich an«, sagte sie. »Dritte Pause«, versprach er. Er ging zur Tür. »Johnny?« Er drehte sich um. »Ich liebe dich, Johnny«, sagte sie, und sein Gesicht leuchtete wie eine Lampe. Er warf ihr eine Kusshand zu. »Werd gesund«, sagte er. »Dann reden wir darüber.« Sie nickte, aber es vergingen 4,5 Jahre, bis sie wieder mit Johnny Smith redete. »Was dagegen, wenn ich mich vorn hinsetze?«, fragte Johnny den Taxifahrer. »Nee, aber stoßen Sie nicht mit dem Knie ans Taxameter, es ist empfindlich.« Johnny verstaute seine langen Beine mit einiger Mühe unter dem Taxameter und schlug die Tür zu. Der Fahrer, ein Mann mittleren Alters mit Glatze und Bauchansatz, kippte das Freischild nach unten und fuhr die Flag Street hinauf. »Wohin?« »Cleve's Mills«, sagte Johnny. »Main Street. Ich zeig Ihnen wo.« »Da muss ich Ihnen den anderthalbfachen Fahrpreis berechnen«, sagte der Taxifahrer. »Gefällt mir nicht, aber ich muss ja leer von dort zurückfahren.« Johnnys Hand schloss sich geistesabwesend um das Banknotenbündel in seiner Hosentasche. Er versuchte sich zu erinnern, ob er jemals so viel Geld auf einmal bei sich gehabt hatte. Einmal, er hatte sich einmal einen 2 Jahre alten Chevy für $1,200 gekauft. Aus einer Laune heraus und um festzustellen, wie so viel Bargeld aussah, hatte er sich den Betrag von der Bank bar auszahlen lassen. Gar so wunderbar war es nicht gewesen, aber das verblüffte Gesicht des Händlers, als Johnny ihm $1,200-Scheine in die Hand zählte, war eine herrliche Erinnerung. Doch bei dem Gedanken an dieses viele Geld fühlte er sich nicht wohl, nur vage unbehaglich, und das Sprichwort seiner Mutter fiel ihm wieder ein, gefundenes Geld bringt Unglück. »Der anderthalbfache Fahrpreis ist okay«, sagte Johnny zum Taxifahrer. »Solange wir uns nur verstehen«, sagte der Fahrer ausführlicher. »Ich war nur deshalb so schnell hier, weil ich nach Riverside gerufen wurde. Aber als ich dort war, hat niemand aufgemacht.« »Tatsächlich«, fragte Johnny ohne nennenswertes Interesse. Dunkle Häuser huschten draußen vorbei. Er hatte $500 gewonnen und etwas auch nur entfernt Ähnliches war ihm noch nie passiert. Der Phantomgeruch nach brennendem Gummi, das Gefühl, teilweise etwas zu durchleben, was ihm in frühester Kindheit widerfahren war, und das Gefühl, dass ein Unglück geschehen würde, um sein heutiges Glück auszugleichen, ließen ihn nicht mehr los. »Na, diese Trunkenbolde rufen, und dann ändern sie ihre Meinung«, sagte der Fahrer. »Verdammte Trunkenbolde, kann sie nicht ausstehen. Sie rufen an und überlegen dann, dass sie lieber noch ein paar Bier trinken, oder sie versaufen das Taxigeld, während sie warten, und wenn ich dann reinkomme und rufe, wer braucht das Taxi, will's keiner gewesen sein.« »Ja, ja«, sagte Johnny, links floss der dunkle und ölige Penobscot River vorbei. Dann Sarah, der schlecht wurde und die ihm obendrein noch sagte, dass sie ihn liebte. Wahrscheinlich hatte er sie nur in einem schwachen Augenblick erwischt, aber bei Gott, wenn es ihr ernst damit war. Er war ihr schon seit ihrer ersten Begegnung verfallen. Sie war der Hauptgewinn des heutigen Abends, nicht das Glücksrad. Aber dennoch kreisten seine Gedanken immer wieder um das Rad. Er konnte immer noch sehen, wie es sich im Dunkeln drehte. Seine Ohren hörten das langsamer werdende Tick-Tack-Tick des Klöppels über den Trennbolzen, wie etwas, das man in einem schlimmen Traum hörte. Gefundenes Geld bringt Unglück. Der Fahrer bog auf die Route 6 ein, mittlerweile war er ganz in seinen Monolog verfallen. »Also sage ich, schieb's dir doch, du weißt schon, wohin. Ich meine, der Bengel ist ein Klugscheißer, richtig? Ich muss mir von keinem eine solche Ladung Bockmist anhören, nicht einmal von meinem eigenen Jungen. Ich fahre dieses Taxi schon 26 Jahre. 6 Mal wurde ich überfallen. Ich hatte zahllose Auffahrunfälle, aber niemals etwas Ernstes. Und dafür danke ich der heiligen Maria, Mutter von Jesus und Sankt Christophorus und dem allmächtigen Vater. Wissen Sie, was ich meine? Und ich habe jede Woche, so mager sie auch gewesen sein mochte, 5 Piepen für seine College-Ausbildung gespart. Seit er nichts weiter als ein Hosenscheißer war, der an der Flasche nuckelte. Und wofür? Damit er eines schönen Tages heimkommen und mir sagen kann, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Schwein ist, gottverdammig! Der Junge denkt wahrscheinlich auch, dass ich ein Schwein bin. Aber er weiß genau, wenn er das jemals zu mir sagen würde, dann würde ich ihm den Kiefer neu einrichten. Das ist die heutige junge Generation. Und eben darum habe ich zu ihm gesagt, schieb's dir doch, du weißt schon wohin. Ja, ja, sagte Johnny. Inzwischen raste Wald draußen vorbei. Links lag Carsons Borg. Sie waren 7 Meilen von Cleves Mills entfernt, plus minus. Das Taxameter fügte einen weiteren Dime hinzu. »Ein schmales 10-Cent-Stück, ein Zehntel Dollar. »Und was machen Sie, wenn ich fragen darf?« sagte der Taxifahrer. »Ich unterrichte an der Highschool in Cleves.« »Ah ja? Na, dann wissen Sie ja, was ich meine. Was zum Teufel ist nur in die heutigen Kinder gefahren?« »Nun, Sie haben einen verdorbenen Hotdog namens Vietnam gegessen und eine Dosis Leichengift abbekommen. Ein Mann namens Lyndon Johnson hat ihn Ihnen verkauft.« »Darum gingen Sie zu diesem anderen Mann, verstehen Sie, und sagten zu ihm, Herrgott, Mister, mir ist zum Kotzen. Und dieser andere Mann, der Nixon hieß, der sagte, und ich weiß, wie man das heilen kann. Esst noch ein paar Hotdogs. Und das ist in die Jugend Amerikas gefahren.« »Weiß ich nicht«, sagte Johnny. »Man plant sein ganzes Leben und man tut, was man kann«, sagte der Taxifahrer, und jetzt klang aufrichtige Bestürzung in seiner Stimme mit, eine Bestürzung, die nicht mehr lange dauern sollte, denn die letzte Minute im Leben des Taxifahrers hatte begonnen. Und Johnny, der das nicht wusste, empfand tatsächlich Mitleid mit dem Mann, Mitgefühl für seine eigene Unfähigkeit, ihn zu verstehen. »Come on over, baby. Whole lot of shaking going on.« »Man wollte immer nur das Beste. Und dann kommt der Junge heim mit Haaren bis zum Arschloch und sagt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Schwein ist. Ein Schwein! Scheiße, ich weiß nicht. Passen Sie auf!« rief Johnny. Der Taxifahrer hatte sich halb zu ihm umgedreht. Sein feistes amerikanisches Legionärsgesicht war ernst und wütend und elend im Licht des Armaturenbretts und dem plötzlichen Leuchten entgegenkommender Scheinwerfer. Er fuhr sofort wieder herum, aber es war zu spät. »Jesus!« 2 Autos fuhren auf beiden Seiten der weißen Mittellinie nebeneinander her. So waren sie offenbar um die Wette fahrend die Steigung auf der anderen Seite des Hügels heraufgekommen, ein Mustang und ein Dodge Charger. Johnny konnte das Dröhnen der auf Hochtouren laufenden Motoren hören. Der Charger kam direkt auf sie zu. Er versuchte gar nicht, jetzt noch auszuweichen, und der Taxifahrer saß wie erstarrt am Lenkrad. »Yale!« Johnny nahm kaum bewusst wahr, wie der Mustang links an ihnen vorbeiraste. Dann prallten das Taxi und der Dodge Charger frontal zusammen. Und Johnny spürte, wie er hochgehoben und hinausgeschleudert wurde. Er empfand keine Schmerzen und hatte nur vage wahrgenommen, dass er mit einem Oberschenkel hart genug an das Taxameter gestoßen war, um es aus der Halterung zu reißen. Glas splitterte und klirrte, eine riesige Stichflamme zuckte in die Nacht hinauf. Johnny prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zertrümmerte sie. Die Wirklichkeit versank in einem Loch, Schmerzen, leicht und weit entfernt, in Schultern und Armen, als der Rest von ihm dem Kopf durch die Windschutzscheibe folgte. Er flog in die Oktobernacht hinaus. Ein vager Gedanke. Muss ich sterben? Werde ich getötet werden? Die innere Stimme antwortet, ja, wahrscheinlich. Fliegen, Oktobersterne wirbelten durch die Nacht, dröhnendes Krachen einer Benzintankexplosion, ein orangefarbenes Glühen, dann Dunkelheit. Seine Reise durch die Leere endete mit einem harten, dumpfen Aufprall und einem klatschenden Laut. Kalte Nässe, als Johnny in Carsons Bock eintauchte, etwa 7 bis 8 Meter von der Stelle entfernt, wo der Charger und das Taxi ineinander verkeilt eine Feuersäule himmelwärts schickten. Dunkelheit, Verblassen. Bis nur noch ein riesiges, schwarz-rotes Rad übrig war, das sich in einer unendlichen Leere drehte, wie es sie zwischen den Sternen gab. Versuchen Sie Ihr Glück. Einmal ist Zufall, zweimal ist Glück. Das Rad drehte sich auf und ab, rot und schwarz, der Klöppel tickte an den Bolzen vorbei, und er strengte sich an, um zu sehen, ob der Zeiger bei 00 Halt machen würde. Hausnummer, nur das Haus gewinnt, alle anderen verlieren. Er strengte sich an, um besser sehen zu können, aber da war das Rad verschwunden. Es gab nur noch Schwärze und diese allumfassende Leere, guter Kumpel. El Zico, kalte Vorhölle. Johnny Smith blieb sehr, sehr lange dort.